Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. 50 Jahre ist es her, als Arthur Penns Gangsterballade Bonnie and Clyde in die Kinos kam. Ein Meilenstein der Kinogeschichte, auch weil hier die Gewalt auf der Leinwand explodierte, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern als Metapher für eine Gesellschaft, die sich im Umbruch befand. Das Kinojahr 1967, wild, zerrissen, widersprüchlich, aufregend und innovativ. Hartwig Tegeler hat in seinen Top 5 dieses Kinojahres die 5 außergewöhnlichsten Filme zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Gesetze, Anordnungen und Bosse. Wie endet das alles? Schon gut. Ich werde schon meinen Weg finden. Lust auf den Film? Platz 5. Der Unbeugsame von Stuart Rosenberg. Was Luke nicht kann, das ist das, was Dragline von ihm fordert, damit er überlebt. Alles, was du zu tun hast, ist aufzugeben. Dann schießt der Wärter auf Luke und der Mann, der im Brennspiegel des Gefängnisses den Konflikt zwischen der individuellen Freiheit und der gesellschaftlichen Ordnung am eigenen Leib austrägt, wird scheitern. Nur seine Legende überlebt. Ein Teufelskerl und gab nie auf. Der konnte die Welt in Atem halten. Altes Hollywood-Kino mit dem großen Paul Newman als Star dieser Noch-Ära, die aber im Ableben begriffen ist und schon von den Konflikten der Gegenkultur der 67er, 68er Jahre durchweht ist. Schwelle zum New Hollywood. Platz 4. Die Reifeprüfung von Mike Nichols. Lethargie, Langeweile, wohlversorgt sein und dieses Gefühl, das nichts Sinn macht im Luxusleben. Die Energie der ewigen Ödnis, die die einen dazu bringt, sich jetzt, 1967, freiwillig nach Vietnam zu melden. Alternative, in eine Affäre mit einer reiferen Frau einzusteigen, wie es Benjamin Braddock alias Dustin Hoffman tut. Was scheint aus der Rückschau von 50 Jahren revolutionärer an diesem Film? Die Affäre zwischen einer älteren Frau und einem jungen Mann? Oder der ätzende Blick auf die Weltfremdheit der jungen Protagonisten. In jedem Fall hat sich viel Sprengstoff angesammelt, der Gesellschaft 67, 68 um die Ohren flog. I'm Peter Fonda. We've just finished making a movie dealing with the most talked about subject of the day. Es geht um LSD, sagt Peter Fonda im Trailer, in dem Film, den wir gerade abgedreht haben. Platz 3, The Trip von Roger Corman. Später werden sie mit Easy Rider den zweiten wichtigen Geburtsfilm des New Hollywood drehen. Hier, bei Roger Corman, fundieren Peter Fonda und Dennis Hopper schon mal ihr Image als Vertreter der Gegenkultur. In einer Geschichte über einen Regisseur von Werbespots, der mit der psychedelischen Droge LSD seine Lebenskrise zu überwinden sucht. Viele hektische Schnitte, Ebenen und Zeitsprünge und am Ende zerspringt das Gesicht von Peter Fonda wie Glas. Man kann The Trip durchaus als fasziniertes, aber auch vorsichtig mahnendes Bild einer zugedröhnten Ära mitten aus der zugedröhnten Ära lesen. Platz 2. In der Hitze der Nacht von Norman Jewison. In Sparta, Mississippi, ist der reichste Mann der Stadt ermordet worden. Es liegt eine Geldbörse voller Dollars auf dem Tisch. Polizeichef Gillespie brüllt den Afroamerikaner Virgil Tibbs an, der am Bahnhof allein aufgrund seiner Hautfarbe festgenommen wurde. Ja, was machst du denn da oben für schöne Sachen, um so viel Geld zu verdienen? Ich bin Polizeibeamter. 1967, auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, im April des folgenden Jahres 68 wird Martin Luther King dann ermordet werden, zeichnet in der Hitze der Nacht das Bild einer rassistischen Gesellschaft, das auch nach 50 Jahren, auch nach 2 Legislaturperioden mit einem afroamerikanischen Präsidenten entsetzlich aktuell wirkt. Was, in welcher Branche sind Sie denn, wenn Sie nicht gerade Autos klauen? Vorher war ich im Gefängnis. Es war ein Raubüberfall. Sieh mal an, was hier nicht alles so frei rumläuft heutzutage. Platz 1. Bonnie and Clyde von Arthur Penn. Gangster, ja, das sind Bonnie und Clyde. Aber vor allem inszeniert sie Arthur Penn 1967 als Rebellen. Und das Todesballett, in dem die beiden im Feuer der Maschinenpistolen am Ende zerhackt werden, kann als Metapher auf das Morden im Vietnamkrieg gesehen werden. Faye Dunaway und Warren Beatty spielen die Hauptrolle. Letzterer war als Produzent von Bonnie und Clyde quasi mit diesem Film der Türöffner für das New Hollywood, in dem ein kritischer Blick auf die Gesellschaft und brillante Kinoerzählkunst zusammenliefen. Kein Bolle kriegt Clyde. Falsch. Diese Kinofiguren, komplex, widersprüchlich, wild besessen und wunderbar erzählt, kriegte dann das Blockbuster-Kino, in dem dann nicht mehr die gigantomanischen Regisseure des New Hollywood, sondern die Bilanzerbsenzähler das Kino zu dominieren begannen. Bonnie und Clyde war 1967 ein Flop. Erst eine Wiederaufführung, die Warren Beatty inszenierte, ließ die Kritiker aufwachen. Jetzt erkannten sie, dass die historische Zäsur, die sich draußen in der Gesellschaft abzeichnete, hier auf der Leinwand vor 50 Jahren ihr Vorleuchten gefunden hatte. 1967, das Jahr, in dem die Bilder revoltierten.